WDR 5. Neugier genügt. Wir haben viel Eigentum und da konnte ich mich entscheiden, in was für eine Richtung ich gehen möchte. Ob ich jetzt Richtung Anwalt gehe und juristisch wie meine Mutter oder ob ich halt was Praktisches mache, was auch für mich später für die Zukunft wichtig ist, viel im privaten Arbeiten bei mir. Und da habe ich mich für die Handwerksausbildung entschieden. Bei mir war es eher so, handwerklich geschickt, das wusste ich gar nicht bis dahin. Daniel Dings, 20 Jahre alt, mittelgroß, ist freundlich zurückhaltend. Er wirkt ein wenig nachdenklich. Welche Rolle er wohl in dieser vom Chef eingefädelten Medienberichterstattung spielen soll, scheint er sich zu fragen. Krings ist seit fast 3,5 Jahren Auszubildender in der Firma Helmut Hinz GmbH und Co., einem Kölner Fachbetrieb für Heizungs-, Sanitär- und Lüftungstechnik. Und bisher sehr zufrieden mit seiner Ausbildung. Er steht kurz vor seiner Gesellenprüfung. Krings will später einmal als Feuerwehrmann arbeiten. Dafür seine handwerkliche Ausbildung Voraussetzung. Sein Chef ist Diplom-Ingenieur Günther Hinz. Anfang 50, ein schmaler, drahtiger Mann, der auch als Manager einer ökologisch orientierten Bank oder als Schulleiter eines Berufskollegs hätte durchgehen können. Allerdings als einer, der keine Zeit für Späßchen verschenken mag, sondern direkt zur Sache sprechen will. Das Handwerk ist der ideale Boden für junge, hochmotivierte Menschen. Wir merken schon, dass die Ausbildungssituation von Jahr zu Jahr schwieriger wird. Es ist für uns schwieriger, gute Auszubildende zu finden, auch aufgrund der Tatsache, dass wir vielleicht auch etwas höhere Ansprüche haben, dass wir sehr viel Wert darauf legen, wie tritt jemand auf, ist er freundlich, weiß er sich zu benehmen, ist er sauber, sieht er vernünftig aus. Also diese Dinge spielen schon bei uns eine große Rolle, weil wir halt eben verstärkt im Privatkundenbereich arbeiten und da natürlich auch einen großen Kundenkontakt haben. Deswegen sind diese Kriterien neben der schulischen Ausbildung, sind die schon sehr wichtig für uns. Nach der mittleren Reife hatte Daniel Krings erst einmal keine Lehrstelle gefunden. Aber Krings legte die Hände nicht in den Schoß, wie manche seiner Schulkameraden, sondern bewarb sich bei der Firma Hinz um ein Praktikum. So konnte der Ausbildungsbetrieb ihn kennenlernen und er Einblick in eine für ihn bisher fremde Arbeitswelt nehmen. Ich hatte auch nur ein Praktikum gemacht in diesem Bereich, auch hier bei der Firma. Und das ging erst mal eine Woche. Und das hat mir super gefallen, diese Vielseitigkeit in diesem Beruf. Es sind ja mehrere Aufgabenbereiche, die man dann abwickelt und die konnte ich auch alle im Praktikum kennenlernen. Baustelle, Kundendienst, Rohrbrüche fahren oder im heizungstechnischen Bereich und die durfte ich alle kennenlernen. Früher sei es den Handwerksbetrieben leichter gefallen, geeignete Ausbildungskandidaten zu finden, meint Günther Hinz. Da war es häufig so, dass die Eltern einen Handwerksberuf hatten oder zumindest der Vater einen handwerklichen Beruf hatte. Und dann war klar, dass der Sohn da auch in die Richtung geht. Und das hat sich schon in den letzten Jahren gewandelt. Das ist ja auf der einen Seite auch gut so, dass man da nicht in so festen Kategorien denkt. Aber es ist Chance, es ist aber auch Risiko. Es ist beides. Und da muss man schon sehen, dass wir die richtigen Leute finden, die für diesen Beruf geeignet sind. Hinz hat bisher immer mehr Bewerber als Ausbildungsplätze gehabt. Damit befindet er sich in einer relativ privilegierten Position im Gegensatz zur Hotel- und Gastronomiebranche. Die klagt besonders häufig über unbesetzte Lehrstellen. Dennoch sind viele Unternehmen selbst dort noch wählerisch. Ausschreibungen sind so formuliert, dass laut einer aktuellen Studie des Deutschen Gewerkschaftsbundes Jugendliche mit Hauptschulabschluss sich gar nicht erst bewerben sollen. Noch stärker schotten sich die Bank- und Büroberufe gegenüber Hauptschülern ab. Von 61,6% der Ausbildungsangebote bleiben die Jugendlichen mit Hauptschulabschluss faktisch ausgeschlossen. Sie müssen hier nicht einmal Bewerbungsunterlagen zusenden. Heißt es in der DGB-Expertise, kein Anschluss mit diesem Abschluss von Ende März 2015. Die Autoren sehen eine informelle Abstottung bei annähernd der Hälfte der Ausbildungsberufe für Hauptschüler. Dabei sind die Betriebe, die Hauptschulabsolventen eine Chance geben, mit ihrem Nachwuchs durchaus zufrieden, ergab eine Umfrage des Bundesinstituts für Berufsbildung. Das will nicht so recht ins Bild über die Klage der Wirtschaft, über den wachsenden Fachkräftemangel passen, genauso wenig wie die nachlassende allgemeine Ausbildungsbereitschaft der Unternehmen, wie Gerhard Bosch, Direktor des Instituts für Arbeit und Qualifikation an der Universität Duisburg-Essen beobachtet. Die Unternehmen bilden zu wenig aus. Die Ausbildungsquote ist in den letzten Jahren, seit 2009, von deutlich über 6% auf 5,7% runtergegangen. Das ist schon ein tiefer Einschnitt. Was besonders besorgniserregend ist, dass zu wenig ausgebildet wird, dort, wo die Ausbildung sehr viel kostet, etwa in den Metall- oder Elektroberufen. Und das betrifft auch die industrielle Basis in Deutschland. Köln-Mülheim, Rhein-Gymnasium. Rund 10 Schüler aus der Oberstufe, Jahrgang 11, haben sich bereit erklärt, mir über ihre Berufspläne nach dem Abitur Auskunft zu geben. Wir sitzen im Halbkreis, die Stimmung ist entspannt, es wird gekichert, aber konzentriert erzählt. Die Kurslehrerin hat uns für eine Stunde allein gelassen. Erst einmal überrascht es mich, dass gut die Hälfte nach der Schule nicht studieren, sondern eine Ausbildung machen will. Abweichend vom allgemeinen Trend. Nach der Schule möchte ich eine Ausbildung machen zum Digital Media Artist. Das heißt, ich mache als Beispiel jetzt in Film oder Werbung oder Videospielen 3D-Modelle für alles Mögliche, was eben gebraucht wird. Und das ist auch relativ vielseitig. Die 17-jährige Alina Kremers. Ein derzeit typischer Berufswunsch unter Schülern. Irgendetwas mit Medien. Das ist fast schon ein geflügeltes Wort. Auch ihr Klassenkamerad Fabian passt in dieses Klischee. Ja, so grob habe ich mir das schon überlegt. Sollte halt irgendwas Kreatives sein. Und es geht ja so in die Richtung, wo ich jetzt auch in den Sommerferien in den ersten 3 Wochen Praktikum mache als Mediengestalter bei RTL. Schwer war das nicht, weil ich glücklicherweise über einen Arbeitskollegen von meiner Mutter reingekommen bin, der halt Chefredakteur da ist. Von daher hatte ich da ganz gute Karten gehabt. Ja. Agentur für Arbeit, Köln. Ich treffe mich mit der Berufsberaterin Marita Weiler. In ihrem ersten Berufsleben arbeitete Weiler als Krankenschwester. Dann machte sie das Abitur nach und studierte Sozialpädagogik und arbeitete in der beruflichen Bildung, bevor sie als Berufsberaterin ein neues Arbeitsfeld entdeckte. Auch Weiler hört oft den Wunsch von Jugendlichen, irgendetwas Kreatives mit Bezug zu den Medien machen zu wollen. Wenn man dann das ein bisschen hinterfragt, ist es oft so, dass die Vorstellungen schon sehr von der Realität abweichen, dass es viele Arbeit ist, die relativ gleich ist, wo man gar nicht so kreativ dabei sein kann, sondern wo einfach im Prinzip ein fachliches Wissen gefragt ist und Engagement, das auch durchzuziehen, das ist vielen nicht so klar. Ich möchte Game Designer werden. Ist dann erstmal so, weil ich spiele ja selber und ich habe mir zu Hause auch schon mal was gemacht. Auch der 17-jährige Kölner Gymnasiast Matteo Vansenglorio vom Kölner Rhein-Gymnasium hatte davon geschwärmt, einen kreativen Beruf anzustreben. Am liebsten möchte er Schauspieler werden. Den Wunsch hege er schon seit seiner Kindheit, aber er berichtete auch von seinen Zweifeln, ob ihm der Beruf des Schauspielers später auch ein auskömmliches Einkommen bringen könnte. Ich bin halt, als ich 8 war, durch eine Aneinanderreihung von Zufällen daran geraten, sage ich mal. Und seitdem ist das so das, was mir am meisten Spaß macht. Seitdem hat mich auch eine Agentin quasi gefragt, ob ich in die Agentur da möchte. Und seitdem mache ich das halt so. Irgendwie, also so Studentenfilme, das sind halt so diese Filmstudenten, die mal so kleine Filmchen machen, so Kurzfilme, irgendwie Gastrollen bei Alarm für Cobra 11 oder dem Kölner Tatort. Oder ansonsten würde mich auch ein Kunststudium interessieren, aber ich weiß nicht, inwiefern, wenn man jetzt so realistisch ist, mir das was bringt, so in Hinsicht auf einen Beruf. Der Beruf des Schauspielers verkörpert für junge Menschen eine Welt der Kreativität und des Glamours. Das aber ist in der Realität die Ausnahme und gilt nur für wenige große Namen. Die anderen müssen mit Unsicherheit und Existenzangst leben. Und mancher orientiert sich nach negativen Erfahrungen beruflich neu, wie Miriam Jansen. Die hübsche, dunkelhaarige Frau arbeitet heute als Projektmanagerin und Sprecherin. Sollte sie eines Tages Kinder haben und diese Schauspieler werden wollen, würde sie ihnen vehement davon abraten. Miriam Jansen erzählt, wie es ihr nach Abschluss ihrer Schauspielerausbildung erging. Dann wird man eben eingeladen, oft auch sehr spontan, sehr kurzfristig, kriegt man eine Zusage dafür und muss sich am nächsten Tag in den Zug setzen, dann vielleicht 600-700 Kilometer dorthin fahren, was auch wieder mit Kosten verbunden ist, auch Übernachtungskosten. Und das muss man sich auch im Vorfeld immer wieder sehr gut überlegen, ob man das überhaupt machen kann, weil nichts vom Arbeitsamt mehr bezahlt wird. Also eigentlich muss man, wenn man das richtig professionell und gut durchziehen will und gutes Material haben möchte, nach der Ausbildung mal eben ein paar 1000 Euro in der Tasche haben. Ich habe immer wieder gehört, das war gut und finden Sie toll, aber Sie sind nicht der Typ für unser Ensemble. Wir suchen was anderes. Da habe ich mir immer schon gedacht, ja, aber ihr habt doch meine Fotos gesehen. Ich verstehe das irgendwie nicht so ganz. Dann habe ich oft, weil es auch ein emotionaler Schlag war, Pausen eingelegt. Ich musste die einfach einlegen, weil ich mich dann in so einem Tief befunden habe. Das hat oft auch mehrere Monate gedauert, um mich da wieder herauszuholen und wieder zu sagen, komm, ich versuch's nochmal, ich starte neu. Das war schon ein Prozess, der ein paar Jahre gedauert hat. Das hat nicht funktioniert. Also ich bin nicht fest übernommen worden und habe irgendwann auch aufgehört, das zu hinterfragen, weil ich mich natürlich die ganze Zeit als Person und auch als Künstlerin hinterfragt hat, weil nicht immer auch die Kritik wirklich professionell war, wo man sich einfach danach unglaublich in Frage stellt. Es gibt eine hohe Diskrepanz auf dem Markt zwischen den vorhandenen Stellen und denjenigen, die das machen wollen, den Beruf ausüben wollen. Bei männlichen Jugendlichen stehen die technischen Berufe wie Kfz-Mechatroniker in der Rangliste der Traumberufe immer noch oben an, ist die Erfahrung der Berufsberaterin Marita Weiler. Im Handwerk ist es zum Beispiel so, was mit Holz machen, und das ist dann in der Praxis der Tischler. Auch hier gibt es Lehrstellen natürlich. Aber auch hier ist es so, dass sich sehr viele Jugendliche initiativ bewerben, so dass im Prinzip der Betrieb gar nicht groß warten muss auf einen Auszubildenden und demzufolge es auch da wenige Stellen gibt im Verhältnis zu den Berufswünschen der Jugendlichen. Der Bereich Kosmetikerin hat nach meiner Beobachtung in den letzten Jahren etwas nachgelassen, ebenso wie die Friseurin, ist nicht mehr ganz so häufig, wie das früher war. Ist aber natürlich nach wie vor noch ein Berufswunsch. Auch hier gibt es sehr wenige betriebliche Ausbildungsstellen. Die Liste der Top 20 Berufswünsche unter Mädchen hat sich trotz des steigenden Anteils weiblicher Fachkräfte in den technischen Berufen kaum verändert. Bei den Mädchen ist nach wie vor ein sehr beliebter Beruf Tierpfleger. Viele sehen aber auch nicht, dass da viele schmutzige Arbeit dabei ist, mit Geruchsbelästigung, mit schwerer körperlicher Arbeit, wenn man jetzt an Tierpflege im Zoo mit großen Tieren zum Beispiel denkt. Das wird dann oft erstmal gar nicht gesehen oder man muss erstmal mit den Jugendlichen drüber sprechen und auch diese Sachen aufzeigen. Schmutzige Arbeit wird unter Jugendlichen immer unbeliebter. Badewannen einbauen, Tische abräumen, Schweinehälften verwursten, auf diese Jobs haben Jugendliche kaum Lust. In manchen Branchen bleiben deshalb viele Ausbildungsplätze unbesetzt, von der Gastronomie bis zu den Reinigungsberufen. Dabei spielt sicherlich die nicht gerade üppige Bezahlung in diesen Branchen eine Rolle, aber nicht nur. Manchmal sind es auch die falschen Vorstellungen der Jugendlichen, die sie sich von bestimmten Berufen machen, meint jedenfalls Ronald Zobel, Ausbildungsleiter der Zapf-Umzug AG, wie im Fall der Fachkraft für Möbel, Küchen und Umzugsservice. Wir werden also im Jahr 2015 zum 1. September gerade im Bereich Fachkraft für Möbel, Küchen und Umzugsservice, der ja unser Hauptausbildungsberuf ist, ca. 15 bis 20 Auszubildende suchen. Das wird ein ganz schöner Akt, weil das ja der Beruf erst seit 2006 bundesweit angeboten wird. Aber es ist immer schwierig, so ein Beruf, der ja noch das Stigma hat, körperliche Anstrengungen, körperliche Arbeit, Möbel schleppen. Mutti sagt ganz oft, du schleppst keine Möbel, du bist zu höheren Berufen oder besseres, geh studieren. Fachkraft für Möbel, Küchen und Umzugsservice ist aber ein sehr breit angesetzter Beruf. Er vereint Bestandteile vieler Berufe, ne? Tischler, Elektriker, Klempner, also Wasser und Abwasser und Lüftung, Teile der Lagerberufe. Und man muss natürlich sehr gut kommunizieren können mit den Kunden. Viele der Lehrlinge des Umzugsunternehmens Zapf sind ehemalige Hauptschüler aus sozialen Brennpunkten Berlins. Zapf bildet auch Berufskraftfahrer aus. Auch für diesen Ausbildungsberuf gibt es zu wenige Bewerber. Wenn wir in der Vita sehen, Mensch, der hat schon B-Führerschein, der fährt, der ist technisch interessiert, der hat ein Praktikum in einer Kfz-Werkstatt gemacht, da steht nur Gutes, die Bewertung ist gut. Und dann frage ich doch mal, warum wirst du denn nicht Berufskraftfahrer? Und dann kann man da oftmals auch Erfolge erzielen. Manche Berufe haben einen Imagewandel zum Positiven durchlaufen. Der Straßenkehrer, von einst ein wegen seiner schmutzigen Dienstleistung meist verachteter Beruf, existiert heute als Müllmann der Stadtwerke weiter. Die körperliche Arbeit, die früher viele Arbeitssuchende noch abschreckte, ist Schnee von gestern, da die schweren Mülltonnen heute mit Hilfe hydraulischer Kräne in die Fahrzeuge gekippt werden. Mit einem nicht zutreffenden Image hat der Glaserberuf zu kämpfen, meint Uwe Birk, Inhaber der Kölner Glaserei Birk Junior. Der Glaserberuf im Allgemeinen ist eigentlich nicht so bekannt, auch in der Elterngeneration. Oder sagen wir, wird eigentlich immer nur gleichgesetzt mit Scheibe kaputt. Ne? Und heutzutage ist das nun mal schon ein sehr weites Spektrum und sehr großes Betätigungsfeld, was wir haben. Ne? Also wenn man durch die Straßen geht, man sieht eigentlich nur noch Glas. Es werden ganze Häuser aus Glas gebaut, man hat Glasschiebetüren, man hat Glasfassaden, man hat Glaswände, man hat Duschen aus Glas. Heutzutage haben natürlich auch die Jugendlichen das Problem, dass sie nicht mehr einen Traumberuf bekommen. Beobachtet Uwe Birk. Der kann es natürlich werden. Und auch bei uns jetzt im Betrieb speziell, wir haben eine relativ hohe maschinelle Ausstattung, wir können sehr vieles selber machen. Und da können auch die jungen Leute für sich zu Hause, sei es irgendwelche HiFi-Regale oder Tische oder Spiegel jeder Art und Weise, für sich selber machen. Und wenn dann so der Basteltrieb so ein bisschen beginnt, dass die Jungs für sich selber noch irgendwie was machen, dann merkt man auch, jetzt hat's Knack gemacht und jetzt haben sie Spaß am Beruf. Uwe Birk, Mitte 50, von kräftiger Statur, wirkt wie ein Mann, der sich voller Stolz schon oft auf die Unterlippe gebissen haben dürfte, weil seinem Handwerk wieder einmal geringe Wertschätzung entgegengebracht wurde, dabei aber leicht verschmitzt in sich hineinlächelt, in dem Bewusstsein, gutes Geld zu verdienen. Geld, mit dem er mit seiner Familie nach Vietnam oder Südafrika oder sonst wohin reisen kann. Birk erlernte sein Handwerk im väterlichen Betrieb, aus dem heraus er sich vor rund 30 Jahren selbstständig machte, was ihm zu seinem Bedauern sein Vater nie verziehen hatte. Er beschäftigt 8 Mitarbeiter, darunter 3 Auszubildende. Einer davon ist der 24-jährige Sol Norudi. Ich bin jetzt im 2. Lehrjahr und habe es auch vor, zu Ende zu machen. Ich habe es auch mal als Maurer ausprobiert. Ne? Ich habe dann nach dem Maurer habe ich noch mal meinen Realschulabschluss nachgeholt auf der Abendschule. Ich bin Glaser geworden, weil ich einen handwerklichen Beruf erlernen wollte. Der junge Mann wirkt mental, nicht körperlich, wie ein junger, noch verkannter Rancher, der Welt noch zeigen wird, was in ihm steckt. Er möchte auf jeden Fall noch um die Welt reisen. Und das werde ihm auch leichter fallen, wenn er ein ordentliches Handwerk vorzuweisen hat, mit einem Gesellenbrief aus Deutschland. Uwe Birk hatte den jungen Mann über das sogenannte Speed-Dating der Kölner Handwerkskammer im FC-Stadion kennengelernt und für eine Ausbildung zum Glaser gewinnen können. Im VIP-Bereich sind dann so 30, 40 verschiedene Handwerker, die sich da präsentieren. Und dann wird dann so im 10-Minuten-Takt, kommen die jungen Leute, stellen sich vor, man spricht mit denen. Und da haben wir in den letzten 2 Jahren jetzt gute Erfahrungen gemacht. Nur noch immer, eigentlich auch aus dem Bereich, aus diesem Speed-Dating heraus, einen Auszubildenden bekommen. Handwerksberufe sind da, ne? Gebäudereiniger, Fassadenreiniger, Gerüstbauer. Ich glaube, alle, die eigentlich Schwierigkeiten haben, die sind da vertreten zum großen Teil. Das ist alles das, was nicht so beliebt mehr ist, nicht so bekannt und nicht so einen tollen Namen hat. Auch die Kölner Brauerei Heller spürt, dass es zunehmend schwieriger wird, Auszubildende zu finden. Anna Heller, die junge Chefin. War einfach die Bereitschaft, körperlich zu arbeiten und jeden Morgen um 8 Uhr auf der Matte stehen, einfach nicht mehr so da ist, wie es früher war. Und wir tatsächlich mittlerweile dazu neigen, doch einfach immer ältere Auszubildende zu nehmen, teilweise schon mit angefangenem Studium oder sonst irgendwas, weil die sich einfach bewusst sind, auf was sie sich einlassen. Aber den klassischen 16-jährigen Auszubildenden findet man bei uns auch nicht in der Brauerei. Das deutsche Handwerk entwickelt neue Strategien für die Rekrutierung von Nachwuchskräften. Uwe Birk konnte so seinen 20-jährigen Sohn Christopher an die Firma binden, der in seinem Handwerksbetrieb eine Ausbildung zum Glaser absolviert und gleichzeitig studiert. Nebenbei studiere ich noch an der Fachhochschule für Mittelstand hier in Köln Handwerksmanagement. Ja, ich habe es hauptsächlich gemacht, halt auch um das Betriebswirtschaftliche und so weiter zu lernen, weil sowas lernt man in der Berufsschule ja nicht wirklich. Und andererseits natürlich auch als Absicherung. Wer weiß, ob ich in 30 Jahren dann immer noch auf Handwerk, nur Handwerk Lust habe. Stand jetzt, nach einem Jahr, war es auch bisher die richtige Entscheidung. Informationen zu allen WDR 5 Podcast-Angeboten finden Sie im Internet unter wdr5.de.